das ewig gültige Statement. Gut. Einmal gut, immer gut. Einmal gut, immer gut. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. No. One minute. One note.